Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 269, an Goethe, Jena, 24. Januar 1797. Nur zwei Worte für heute, ich hoffte nach Ihrem letzten Brief, Sie schon seit etlichen Tagen hier zu sehen. Die paar heitern Tage haben mich auch wieder in die Luft gelockt und mir wohl getan. Mit der Arbeit geht's aber jetzt langsam, weil ich gerade in der schwersten Krise bin. Das seh ich jetzt klar, dass ich Ihnen nicht eher etwas zeigen kann, als bis ich über alles mit mir selbst im Reinen bin. Mit mir selbst können Sie mich nicht einig machen, aber mein Selbst sollen Sie mir helfen, mit dem Objekte übereinstimmend zu machen. Was ich Ihnen also vorlege, muss schon mein Ganzes sein. Ich meine just nicht mein ganzes Stück, sondern meine ganze Idee davon. Der radikale Unterschied unserer Naturen in Rücksicht auf die Art lässt überhaupt keine andere recht wohltätige Mitteilung zu, als wenn das Ganze sich dem Ganzen gegenüberstellt. Im Einzelnen werde ich Sie zwar nicht irre machen können, weil Sie fester auf sich selbst ruhen als ich, aber Sie würden mich leicht über den Haufen rennen können, doch davon mündlich weiter. Kommen Sie ja recht bald, ich lege hier das Neueste von Cellini bei, das neulich vergessen wurde. Alles grüßt Sie, die Humboldtin leidet doch viel bei Ihren Wochen und es wird langwierig werden. Leben Sie recht wohl, S.C.H.